Nummer 1 Rap. Es ist Rebel 45, der seinen Schwanz nimmt und ihn sofort in deine Mutter reinsteckt. Das ist Rebellismus pur, doch das weißt du längst. Meine Leute sind stärker als deine, das heißt du hängst. Ich bin Schreibmaschine, ich bin König, ganz normal wie ein One-Night-Stand für eine Eintagsfliege. Du lächerlicher Pavian, ich fresse dich wie Kaviar. Ich glaub, ihr habt vergessen, wer das Sagen hat. Ich fick mit dein Essen, ich bin der Rapper-Boss. Deutsch-Raps, Rettung, Kompott, weil er back am Block. Battle, du musst deine Millionen mal überlegen. Denn Rebel ist dir eine Million mal überlegen. Ganz ehrlich, lass mal stecken, mein Freund. So wie ein Lepra-Kranker, lass mal stecken, mein Freund. Ehrlich, willst du Palaber mit deinem Vater? Oder Palaber mit Arabern? Ich stecke meinen Schwanz in dein Kadaver, let's go. Diese beiden sind doch krank im Kopf. Vor diesen beiden hat man Angst im Pop. K.O.B. Mann, wir sind unerreicht. Und in Sachen Rap die Nummer 1. Diese beiden sind das echte Volk. Für diese beiden wird Respekt gezollt. S.A.W. Mann, wir sind unerreicht. Und in Sachen Rap die Nummer 1. Nummer 1 Rap, yeah. Wenn ich sag, dass ich der King bin, sagen deine Idole, PA, du untertreibst jetzt. Mein wie der Chief, ich zeige dir wie, ja, das ist Rinderwahn in schlimmster Form, keiner will Beef. Ich steh morgens auf und ficke erst einmal deine Mutter, danach geht das Silver Haze, ein Tee und ne Scheibe Butter. Es geht ratzfatz, ein wenig Dachswachs in meine Haare. Deine Mutter konnte gut blasen, sie ist ne Seifenblase. Ich bin mies drauf, mein Kopf ist ein Aschenbecher. 45, ich bin am Block wie ein Waffenhändler. Dieses Business ist ne billige Hure und ich habe keinen Bock mir für mein Fame ein Image zu suchen. Denn jetzt wagen sich Rapper, dessen Namen ich besser mal weg. Lass einen auf G zu machen für Rap, Hustle in S-Klassen. Der kaputte Kanacke macht jetzt die dicke Kohle. Willst du Bang, musst du Gummi geben, denn ich ficke ohne. Diese beiden sind doch krank im Kopf. Vor diesen beiden hat man Angst im Pop. K.O.B. Mann, wir sind unerreicht. Und in Sachen Rap die Nummer 1. Diese beiden sind das echte Volk. Für diese beiden wird Respekt gezollt. S.A.W. Mann, wir sind unerreicht. Und in Sachen Rap die Nummer 1. Was für Mutterficken, ich klau sie dir weg. Leg mir 5 Wodeck-Pullen in, ich hau sie dir weg. Auf sie auf X, ja man, das ist Gada. Ich fick dein Vater, geh und feier dein Sabbat, Bastard. Ich bin Deutschraps allerletzte Hoffnung. Wenn nicht, fick ich Deutschraps allerletzte Hoffnung. Ja, ich bin der neue King. Du lebst wohl hinterm Mond, K. Rebel B. Weiter in Person. Diese beiden sind doch krank im Kopf. Vor diesen beiden hat man Angst im Pop. K und B, man, wir sind unerreicht. Und in Sachen Rap die Nummer 1. Diese beiden sind das echte Volk. Für diese beiden wird Respekt gegeben.